Yo, was glaubt Schwester Eva am Start und ihr hört Macher-Musik von meinem Homie Blut und Kasse, gemixt von DJ M.I.M.I. Der Sound ballert bös, Kurva. Frankfurt, Fuck Deutsch, Blut und Kasse. Macher-Musik mit Z, gemixt von DJ M.I.M.I. Ich wurde eines Morgens wach, irgendwann um 8. Irgendjemand hat geklingelt, hab mir nichts dabei gedacht. Sprang mit Ach und Krach aus dem Bett, ging zur Tür. Öffnete sie langsam, da stand sie vor mir. Schwarzes Haar, brauner Teint, lange Beine, kurzer Rock. Ich war erst einmal geschockt, fasste mir am Kopf. Auf den ersten Blick fremd, dann erkannte ich sie doch. Es war Antje, die Schlampe, bekannt aus dem Pott. Lange Zeit ist vergangen, hat es längst schon vergessen. Wir trafen uns bei Pedders auf einer Party in Essen. Hatten einige Drinks, waren es 3 oder 4. Verstanden uns auf Anhieb und landeten bei ihr. Ja, jetzt steht sie vor mir, dick, Tränen in den Augen. Spitz sie kurz zu warten, denn mein Mädchen ist zu Hause. Schließ die Türe, sag ich komm sofort, schleich Richtung Schrank. Schlüpfe meinen Hoodie, zieh die Jogginghose an. Erstmal klarkomm, frag mich, was die Alte von mir will. Muss mich locker machen, chill, bestimmt alles halb so wild. Kaltes Wasser ins Gesicht, rein in meine Nike Freeze. Dann schnell zu ihr ins Auto, dass mich keiner dabei sieht. Ich frag sie, was sie wolle. Wie konntest du mich finden? Sie sagt nicht deinen Ton, dreht sich um und greift nach hinten. Holt einen Bilderrahmen vor, hält ihn mir in mein Gesicht. Der Junge auf dem Foto sieht genauso aus wie ich. Sie sagt, sie wollte eigentlich, dass ich nichts davon weiß. Doch ich hätte sie geschwängert und das Baby dort ist meins. Ich fass mir an den Kopf, rechne nach, es kommt hin. Was sie sagt, wird so stimmen, bin im Arsch.